Ach, wer hat es nicht schon mal gesummt? Die Glücksmelodie. Ja, es gibt Filme, die sind so ein bisschen wie so gute Bekannte, die ab und zu mal zum Kaffee vorbeikommen, oder? Und ich würde ja sagen, Kein Pardon ist genau so einer von diesen Filmen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt eigentlich schon geschaut habe, wirklich. Also den mache ich immer mal wieder gerne mal an, so zwischendurch. Was weiß ich, samstags beim Aufräumen oder beim Wäschewaschen oder keine Ahnung, irgendwo, dass der im Hintergrund mitläuft und ja, ich meine, es ist ja legendär letztendlich, oder? Also, wer hat nicht schon mal über die Schachtelalm nachgedacht, ob man da vielleicht mal Urlaub machen will? Oder mein Highlight überhaupt auch mit dieser völlig eskalierende Kindergeburtstag. Ich glaube, das ist ziemlich am Anfang vom Film, wo Schnittchen geliefert werden. Ja, alleine das Thema Schnittchen an sich ist ja schon so ein Ding. Wir haben das hier beim Musikmachen ja auch öfter, dass dann Schnittchen angeboten werden als Verköstigung. Was heißt Verköstigung? Also das soll dann tatsächlich das Catering für die Band sein. Und jedes Mal, wenn ich Schnittchen höre, wo dann denke ich an Hape Kerkeling und Kein Pardon. Ja, und wer hätte nicht, mein Vati hat drei grunzende Schweine auch schon mal irgendwo zum Besten gegeben, wenn der Abend schon etwas älter ist und die Stimmung ein wenig, ja, hoch schwappt. Kann man das so sagen? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, Kein Pardon, tatsächlich einer von meinen Lieblingsfilmen. Großartig. Also diese ganze, ja, dieses ganze, diese Abendsendungen, die man, ja, das weiß ich, kennt man heute gar nicht mehr so, ne? So Wetten, dass es, glaube ich, schon läuft, ne mehr Geld oder Großer Preis und wie sie alle hießen, Blauer Bock zum blauen Bock. Wer hat das noch tatsächlich gesehen von den Hörenden hier bei Sie reden? Obwohl, gut, hier bei Sie reden kann schon sein, dass da der eine oder andere noch dabei ist, der das kennt. Und ja, dementsprechend auch Heinz Schenk zu besetzen, da als den Showmoderator, der so wirklich alle Allüren an den Tag legt, den man so. Ja, die man so kennt, die man eigentlich nicht haben will. Der Glückshase. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Also, auf jeden Fall, kein Pardon, da gibt's kein Pardon. Und ganz einfach, ich sag mal so viel zum Abschied. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Ich bin gespannt auf eure Folge zu dem Film hier. Kein Pardon, was ihr draus macht. Liebe Grüße aus dem Süden der Republik, der Klaus vom kurz dazwischen geblubbert. Servus, macht's gut. Ciao.